Wie das Grammophon die Luft von asketischer Geistigkeit in meinem Studierzimmer verdarb, wie die amerikanischen Tänze fremd und störend, ja vernichtend in meine gepflegte Musikwelt drangen, so drang von allen Seiten neues, gefürchtetes, auflösendes in mein bisher so scharf umrissenes und so streng abgeschlossenes Leben. Der Steppenwolf-Traktat und Hermine hatten recht mit ihrer Lehre von den tausend Seelen. Täglich zeigten sich neben all den alten auch noch einige neue Seelen in mir, machten Ansprüche, machten Lärm. Und ich sah nun deutlich, wie ein Bild, vor mir den Wahn meiner bisherigen Persönlichkeit. Die paar Fähigkeiten und Übungen, in denen ich zufällig stark war, hatte ich allein gelten lassen und hatte das Bild eines Harry gemalt und das Leben eines Harry gelebt, der eigentlich nichts war als ein sehr zart ausgebildeter Spezialist für Dichtung, Musik und Philosophie. Den ganzen Rest meiner Persönlichkeit, das ganze übrige Chaos von Fähigkeiten, Trieben, Strebungen, hatte ich als lästig empfunden und mit dem Namen Steppenwolf belegt. Indessen war diese Bekehrung von meinem Wahn, diese Auflösung meiner Persönlichkeit keineswegs nur ein angenehmes und amüsantes Abenteuer. Sie war im Gegenteil oft bitter schmerzhaft, oft nahezu unerträglich. Das Grammophon klang oft wahrhaft teuflisch inmitten dieser Umgebung, wo alles auf so andere Töne gestimmt war. Und manchmal, wenn ich in irgendeinem Moderestaurant zwischen all den eleganten Lebemann- und Hochstaplerfiguren meine One-Steps tanzte, kam ich mir wie ein Verräter an allem vor, was mir je im Leben ehrwürdig und heilig gewesen war. Hätte Hermine mich nur 8 Tage allein gelassen, so wäre ich diesen mühsamen und lächerlichen Lebemannsversuchen alsbald wieder entflohen. Aber Hermine war immer da. Obwohl ich sie nicht jeden Tag sah, war ich doch stets von ihr gesehen, geleitet, bewacht, begutachtet. Auch alle meine wütenden Auflehnungs- und Fluchtgedanken las sie mir lächelnd vom Gesicht. Mit der fortschreitenden Zerstörung dessen, was ich früher meine Persönlichkeit genannt hatte, begann ich auch zu verstehen, warum ich trotz aller Verzweiflung den Tod so entsetzlich hatte fürchten müssen, und begann zu merken, dass auch diese scheußliche und schmähliche Todesfurcht ein Stück meiner alten, bürgerlichen, verlogenen Existenz war. Dieser bisherige Herr Haller, der begabte Autor, der Kenner Mozarts und Goethes, der Verfasser lesenswerter Betrachtungen über die Metaphysik der Kunst, über Genie und Tragik, über Menschlichkeit, der melancholische Einsiedler in seiner mit Büchern überfüllten Klause, wurde Zug für Zug der Selbstkritik ausgeliefert und bewährte sich nirgends. Dieser begabte und interessante Herr Haller hatte zwar Vernunft und Menschlichkeit gepredigt und gegen die Rohheit des Krieges protestiert, er hatte sich aber während des Kriegs nicht an die Wand stellen und erschießen lassen, wie es die eigentliche Konsequenz seines Denkens gewesen wäre, sondern hatte irgendeine Anpassung gefunden, eine äußerst anständige und edle natürlich, aber doch eben einen Kompromiss. Er war ferner ein Gegner der Macht und Ausbeutung. Aber er hat auf der Bank mehrere Wertpapiere von industriellen Unternehmungen liegen, deren Zinsen er ohne alle Gewissensbisse verzehrte. Und so stand es mit allem. Harry Haller hatte sich zwar wundervoll als Idealist und Weltverächter, als wehmütiger Einsiedler und als grollender Prophet verkleidet, im Grunde aber war er ein Bourgeois, fand ein Leben wie das Herminens verwerflich, ärgerte sich über die im Restaurant vertane Nächte, über die eben dort vergeudeten Taler, hatte ein schlechtes Gewissen und sehnte sich keineswegs nach seiner Befreiung und Vollendung, sondern sehnte sich im Gegenteil heftig zurück in die bequemen Zeiten, als seine geistigen Spielereien ihm noch Spaß gemacht und Ruhm eingebracht hatten. Genauso sehnten sich die von ihm verachteten und verhöhnten Zeitungsleser nach der idealen Zeit vor dem Kriege zurück, weil das bequemer war, als aus dem Erlittenen zu lernen. Pfui Teufel, er war zum Erbrechen, dieser Herr Haller. Dennoch klammerte ich mich an ihn oder an seine schon sich auflösende Larve, an sein Kokettieren mit dem Geistigen, an seine Bürgerfurcht vor dem Ungeordneten und Zufälligen, wozu auch der Tod gehörte, und verglich den werdenden neuen Harry, diesen etwas schüchternen und komischen Dilettanten der Tanzsäle, höhnisch und voll Neid, mit jenem einstigen, verlogen idealen Harry-Bild, an welchem er inzwischen alle fatalen Züge entdeckt hatte, die ihn damals an des Professors Goethe-Radierung so sehr gestört hatten. Er selbst, der alte Harry, war genauso ein bürgerlich idealisierter Goethe gewesen, so ein Geistesheld mit allzu edlem Blick, von Erhabenheit, Geist und Menschlichkeit strahlend wie von Brillantine, beinahe über den eigenen Seelenadel gerührt. Teufel, dies holde Bild hatte nun allerdings arge Löcher bekommen. Kläglich war der ideale Herr Haller demontiert worden. Wie ein von Straßenräubern geplünderter Würdenträger in zerfetzten Hosen sah er aus, der klug daran getan hätte, jetzt die Rolle des Abgerissenen zu lernen, der aber seine Lumpen trug, als hinge noch Orden dran und die verlorene Würde weinerlich weiter prätendierte. Immer wieder traf ich mit dem Musikanten Pablo zusammen und mein Urteil über ihn musste schon darum revidiert werden, weil Hermine ihn so gern hatte und seine Gesellschaft eifrig suchte. Ich hatte Pablo in meinem Gedächtnis als eine hübsche Null verzeichnet, einen kleinen, etwas eitlen Bo, ein vergnügtes und problemloses Kind, das mit Freude in seine Jahrmarktstrompete faucht und mit Lob und Schokolade leicht zu regieren ist. Aber Pablo fragte nicht nach meinen Urteilen. Sie waren ihm ebenso gleichgültig wie meine musikalischen Theorien. Höflich und freundlich hört er mich an, immerzu lächelnd, gab jedoch nie eine wirkliche Antwort. Dagegen schien ich trotzdem sein Interesse erregt zu haben. Er gab sich sichtlich Mühe, mir zu gefallen und mir Wohlwollen zu zeigen. Als ich bei einem dieser ergebnislosen Gespräche einmal gereizt und beinahe grob wurde, sah er mir bestürzt und traurig ins Gesicht, nahm meine linke Hand und streichelte sie und bot mir aus einer kleinen vergoldeten Dose etwas zum Schnupfen an. Das werde mir gut tun. Ich fragte Hermine mit einem Blick. Sie nickte ja und ich nahm und schnupfte. In der Tat wurde ich in kurzem frischer und munterer. Wahrscheinlich war etwas Kokain in dem Pulver gewesen. Hermine erzählte mir, dass Pablo viele solche Mittel habe, die er auf geheimen Wegen erhalte, die er zuweilen Freunden vorsetze und in deren Mischung und Dosierung er ein Meister sei. Mittel zum Betäuben von Schmerzen, zum Schlafen, zur Erzeugung schöner Träume, zum Lustigmachen, zum Verliebtmachen. Einmal traf ich ihn auf der Straße am Quai und er schloss sich mir ohne weiteres an. Diesmal gelang es mir, endlich ihn zum Sprechen zu bringen. »Herr Pablo«, sagte ich zu ihm, der mit einem dünnen, schwarz-silbernen Stöckchen spielte, »Sie sind ein Freund von Hermine. Dies ist der Grund, weshalb ich mich für Sie interessiere. Aber Sie machen mir, das muss ich sagen, die Unterhaltung nicht eben leicht. Ich habe mehrmals den Versuch gemacht, mit Ihnen über Musik zu sprechen. Es hätte mich interessiert, Ihre Meinung, Ihren Widerspruch, Ihr Urteil zu hören. Aber Sie haben es verschmäht, mir auch nur die geringste Antwort zu geben.« Er lachte mich herzlich an und blieb diesmal die Antwort nicht schuldig, sondern sagte gleichmütig, »Sehen Sie, es hat nach meiner Meinung gar keinen Wert, über Musik zu sprechen. Ich spreche niemals über Musik. Was hätte ich Ihnen denn auch antworten sollen auf Ihre sehr klugen und richtigen Worte? Sie hatten ja so sehr recht mit allem, was Sie sagten. Aber sehen Sie, ich bin Musikant und nicht Gelehrter. Und ich glaube nicht, dass in der Musik das Recht haben den geringsten Wert hat. Es kommt ja in der Musik nicht darauf an, dass man Recht hat, dass man Geschmack und Bildung hat und all das. Ja, aber auf was denn kommt es an? Darauf, dass man musiziert, Herr Haller. Dass man so gut und so viel und so intensiv wie möglich musiziert. Das ist es, Monsieur. Wenn ich sämtliche Werke von Bach und Haydn im Kopf habe und die gescheitesten Sachen darüber sagen kann, so ist damit noch keinem Menschen gedient. Wenn ich aber mein Blaserohr nehme und einen zügigen Schimmi spiele, so mag der Schimmi gut sein oder schlecht, er wird doch den Leuten Freude machen. Er fährt ihnen in die Beine und ins Blut. Darauf allein kommt es an. Sehen Sie einmal in einem Ballsaal die Gesichter an, in dem Augenblick, wo nach einer längeren Pause die Musik wieder loslegt. Wie da die Augen blitzen, die Beine zucken, die Gesichter zu lachen anfangen. Das ist es, wofür man musiziert. Sehr gut, Herr Pablo. Aber es gibt nicht bloß sinnliche Musik, es gibt auch geistige. Es gibt nicht bloß die, die im Augenblick gerade gespielt wird, sondern auch Unsterbliche, die weiterlebt, auch wenn sie nicht gerade gespielt wird. Es kann jemand allein in seinem Bett liegen und in seinen Gedanken eine Melodie aus der Zauberflöte oder aus der Matthäus-Passion erwecken. Dann findet Musik statt, ohne dass ein einziger Mensch in eine Flöte bläst oder eine Geige streicht. Gewiss, Herr Haller, auch der Jörning und der Valencia, wie jede Nacht von vielen einsamen und träumerischen Menschen, stumm reproduziert. Noch das ärmste Schreibmaschinenmädel in seinem Büro hat den letzten One-Step im Kopf und trommelt ihre Tasten nach seinem Takt. Sie haben recht, alle diese einsamen Menschen, ich gönne ihnen allen ihre stumme Musik, sei es der Jörning oder die Zauberflöte oder der Valencia. Aber woher nehmen denn diese Menschen ihre einsame, stumme Musik? Sie holen sie bei uns, bei den Musikanten. Sie muss zuerst gespielt und gehört und ins Blut gegangen sein, ehe einer daheim in seiner Kammer an sie denken und von ihr träumen kann. Einverstanden, sagte ich kühl. Dennoch geht es nicht an, Mozart und den neuesten Foxtrott auf eine Stufe zu stellen. Und es ist nicht einerlei, ob sie den Leuten göttliche und ewige Musik vorspielen oder billige Eintagsmusik. Als Pablo die Erregtheit in meiner Stimme wahrnahm, machte er alsbald sein liebstes Gesicht, strich mir kosend über den Arm und gab seiner Stimme eine unglaubliche Sanftheit. »Ach, lieber Herr, mit den Stufen mögen Sie ja ganz recht haben. Ich habe gewiss nichts dagegen, dass Sie Mozart und Haydn und den Valencia auf jede Ihnen beliebende Stufe stellen. Mir ist das ganz einerlei, ich habe über die Stufen nicht zu entscheiden. Ich werde nicht hierüber gefragt. Der Mozart wird vielleicht auch noch in 100 Jahren gespielt werden und der Valencia vielleicht schon in 2 Jahren nicht mehr. Ich glaube, das können wir ruhig dem lieben Gott überlassen. Er ist gerecht und hat unser aller Lebensdauer in der Hand. Auch die jedes Walzers und jedes Foxtrott. Er wird sicher das Richtige tun. Wir Musikanten aber, wir müssen das Unsere tun, das, was unsere Pflicht und Aufgabe ist. Wir müssen das spielen, was gerade im Augenblick von den Leuten begehrt wird. Und wir müssen es so gut und schön und eindringlich spielen, wie nur möglich. Seufzend gab ich es auf. Diesem Menschen war nicht beizukommen.